Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2013. Minister Jägers Verfassungsschutzreform ist lediglich ein Reformchen. Innenminister Jäger hat offensichtlich kein Interesse daran, die Arbeit des Verfassungsschutzes besser zu kontrollieren. Sein Gesetzentwurf zur Verfassungsschutzreform bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dieses Fazit zieht Dirk Schatz, innenpolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Wirkungsvolle Möglichkeiten, den Verfassungsschutz zu kontrollieren, bekommt das parlamentarische Kontrollgremium immer noch nicht. Ein umfassendes Recht auf Einsichtnahme in die Akte oder ein echtes Weisungsrecht, Fehlanzeige. Der Gesetzentwurf sieht lediglich erweiterte Berichtspflichten des Verfassungsschutzes vor. Für uns sieht Kontrolle anders aus. Das angeschlagene Image des Verfassungsschutzes soll anders aufpoliert werden. Zu den offiziellen Aufgaben der Behörde soll nun auch die Öffentlichkeitsarbeit zählen. Ein Beispiel dafür, wie zwiespältig PR-Maßnahmen des Verfassungsschutzes sein können, war die Informationenreihe Islam, Islamismus, Herausforderung für Pädagogik und Gesellschaft, bei der unter anderem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes referierten. Gerade eine so undurchsichtige Behörde sollte nicht entscheiden dürfen, was in unserer Gesellschaft noch Islam und was schon als gefährlicher Islamismus gilt. Kritisch zu sehen ist auch der Umgang mit V-Leuten. Das neue Gesetz schreibt vor, dass der Verfassungsschutz bei V-Leuten keine Straftaten von erheblicher Bedeutung toleriert. So wäre das Gesetz missverständlich formuliert. Man könnte den Eindruck bekommen, dass V-Leute für alle anderen Straftaten, etwa für Körperverletzung, Diebstahl oder Erpressung, einen Freibrief erhalten. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westnott. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.